Am 22. Dezember fand in Pyongyang die zweite Plenarsitzung des Zentralvorstandes des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas in der 8. Wahlperiode statt, an der die Mitglieder des Zentralvorstandes teilnahmen. Auf der Sitzung wurden die Aufgaben der Organisationen des Verbandes zur konsequenten Durchsetzung der programmatischen Aufgaben aus dem historischen Schreiben von Genossen Kim Jong-un an die Teilnehmer des 8. Kongresses des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas zur Verstärkung der Rolle des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft bei der Verwirklichung der koreanischen sozialistischen Sache besprochen.